Die Delegation des Instituts für Abrüstung und Frieden beim Außenministerium der DFRK tauschte vom 25. Februar bis zum 1. März in Peking, China, mit den Mitarbeitern des Chinesischen Instituts für internationale Fragen gegenseitig die Meinungen aus. Bei Besprechungen wurden die Fragen über die DFRK-China-Beziehungen und die Fragen der Koreanischen Halbinsel und Nordostasiens erörtert.